Welche Errungenschaft und Neueinführung des Hauses Berghof war es, die unseren langjährigen Freund vom Kartentick erlöste und ihn einer anderen, edleren, wenn auch im Grunde nicht weniger seltsamen Leidenschaft in die Arme führte? Wir sind im Begriffe, es zu erzählen, erfüllt von den geheimen Reizen des Gegenstandes und aufrichtig begierig, sie mitzuteilen. Es handelte sich um eine Vermehrung der Unterhaltungsgeräte des Hauptgesellschaftsraumes, aus nie rastender Fürsorge ersonnen und beschlossen im Verwaltungsgremium des Hauses, beschafft mit einem Kostenaufwand, den wir nicht berechnen wollen, den wir aber großzügig müssen nennen dürfen, von der Oberleitung dieses unbedingt zu empfehlenden Instituts. Ein sinnreiches Spielzeug also, von der Art des stereoskopischen Guckkasten, des fernrohrförmigen Kaleidoskops und der kinematografischen Trommel? Allerdings und auch wieder durchaus nicht, denn erstens war das keine optische Veranstaltung, die man eines Abends, und man schlug die Hände teils über dem Kopf, teils in gebückter Haltung vorm Schoße zusammen, im Klaviersalon aufgebaut fand, sondern eine akustische, und ferner waren jene leichten Attraktionen nach Rang, Klasse und Wert überhaupt nicht mit ihr zu vergleichen. Das war kein kindliches und einförmiges Gaukelwerk, dessen man überdrüssig war und das man nicht mehr anrührte, sobald man auch nur 3 Wochen auf dem Buckel hatte. Es war ein strömendes Füllhorn heiteren und seelenschweren künstlerischen Genusses. Es war ein Musikapparat. Es war ein Grammophon. Hans Castorp war es, der den Plattenschatz in Ordnung hielt, den Inhalt der Alben auf die Innenseite der Deckel schrieb, so dass ein jegliches Stück auf Wunsch und Anruf sofort zur Hand war und der das Instrument handhabte. Man sah es ihn mit bald geübten, knappen und zarten Bewegungen tun. Spät nach der Abendgeselligkeit, nach Abzug der Menge, war seine beste Zeit. Dann blieb er im Salon oder kehrte heimlich dorthin zurück und musizierte allein bis tief in die Nacht. Hans Castorp war allein mit den Wundern der Truhe in seinen 4 Wänden, mit den blühenden Leistungen dieses gestutzten kleinen Sarges aus Geigenholz, dieses mattschwarzen Tempelchens, vor dessen offener Flügeltür er im Sessel saß, die Hände gefaltet, den Kopf auf der Schulter, den Mund geöffnet und sich von Wohllaut überströmen ließ. Er hatte Lieblinge in seinem Magazin, einige Vokal- und Instrumentalnummern, die zu hören er niemals satt wurde. Wir mögen nicht unterlassen, sie anzuführen. Eine kleine Gruppe von Platten bot die Schlussszenen des pompösen, von melodiösem Genie überquellenden Opernwerks, das ein großer Landsmann des Herrn Settembrini, der Altmeister der dramatischen Musik des Südens, in der 2. Hälfte des vorigen Jahrhunderts aus solennem Anlass bei Gelegenheit der Übergabe eines Werkes der völkerverbindenden Technik an die Menschheit im Auftrage eines orientalischen Fürsten geschaffen hatte. Hans Castorp wusste bildungsweise ungefähr Bescheid damit. Er kannte in großen Zügen das Schicksal des Radames, der Amneris und der Aida, die ihm auf Italienisch aus dem Kasten sangen, und so verstand er so ziemlich, was sie ihm sangen. Der unvergleichliche Tenor, der fürstliche Alt mit dem herrlichen Stimmbruch in der Mitte seines Umfanges und der silberne Sopran. Verstand nicht jedes Wort, aber doch eines hier und da mit Hilfe seiner Kenntnis der Situationen und seiner Sympathie für diese Situationen, einer vertraulichen Anteilnahme, die wuchs, je öfter er die 4 oder 5 Platten laufen ließ. Und wenn er sich wieder zum Lauschen niedergelassen hatte, war es schon des Melodramas letzte Szene, die er vernahm, das Schlussduett des Radames und der Aida, gesungen auf dem Grunde ihres Kellergrabes, während über ihren Köpfen Bigotte und grausame Priester im Tempel ihren Kult feierten, die Hände spreizten, sich in dumpfem Gemurmel ergingen. Tu in questa tomba«, schmetterte die unbeschreiblich ansprechende, zugleich süße und heldenhafte Stimme des Radames, entsetzt und entzückt. Ja, sie hatte sich zu ihm gefunden, die Geliebte, um deren Willen er Ehre und Leben verwirkt. Sie hatte ihn hier erwartet, sich mit ihm einschließen lassen, um mit ihm zu sterben. Und die Gesänge, die sie in dieser Sache, zuweilen unterbrochen von dem dumpfen Getön des Zeremoniells im oberen Stockwerk, miteinander tauschten oder zu denen sie sich vereinigten, sie waren es eigentlich, die es dem einsam nächtlichen Zuhörer in tiefster Seele angetan hatten, in Hinsicht auf die Umstände sowohl wie auf ihren musikalischen Ausdruck. Man musste sich nur vor Augen führen, was hier nüchtern genommen geschah. Zwei lebendig Begrabene würden die Lungen voll Grubengas hier miteinander oder noch schlimmer, einer nach dem anderen an Hungerkrämpfen verenden, und dann würde an ihren Körpern die Verwesung ihr unaussprechliches Werk tun, bis zwei Gerippe unterm Gewölbe lagerten, deren jedem es völlig gleichgültig und unempfindlich sein würde, ob es allein oder zu zweien lagerte. Das war die reale und sachliche Seite der Dinge. Eine Seite und Sache für sich, die vor dem Idealismus des Herzens überhaupt nicht in Betracht kam. Vom Geiste der Schönheit und der Musik aufs Triumphalste in den Schatten gestellt wurde. Für Radames und Aidas Operngemüter gab es das sachlich Bevorstehende nicht. Ihre Stimmen schwangen sich unisono zum seligen Oktavenvorhalt auf, versichernd nun öffne sich der Himmel und ihrem Sehnen erstrahle das Licht der Ewigkeit. Die tröstliche Kraft dieser Beschönigung tat dem Zuhörer außerordentlich wohl und trug nicht wenig dazu bei, dass diese Nummer seines Leitprogramms ihm so besonders am Herzen lag. Er pflegte sich auszuruhen von ihren Schrecken und Verklärungen bei einer zweiten Pièce, die kurzläufig, aber von konzentriertem Zauber war, viel friedlicher ihrem Inhalt nach als jene erste, ein Idyll, aber ein raffiniertes Idyll, gemalt und gestaltet mit den zugleich sparsamen und verwickelten Mitteln neuester Kunst. Es war ein reines Orchesterstück, ohne Gesang, ein symphonisches Präludium französischen Ursprungs, bewerkstelligt mit einem für zeitgenössische Verhältnisse kleinen Apparat, jedoch mit allen Wassern moderner Klangtechnik gewaschen und klüglich danach angetan, die Seele in Traum zu spinnen. Der Traum, den Hans Castorp dabei träumte, war dieser. Rücklings lag er auf einer mit bunten Sternblumen besäten, von Sonne beglänzten Wiese, einen kleinen Erdhügel unter dem Kopf, das eine Bein etwas hochgezogen, das andere darüber gelegt, wobei es jedoch Bocksbeine waren, die er kreuzte. Seine Hände fingerten nur zu seinem eigenen Vergnügen, da die Einsamkeit über der Wiese vollkommen war, an einem kleinen Holzgebläse, das er im Munde hielt, einer Klarinette oder Schalmei, der er friedlich nasale Töne entlockte, einen nach dem andern, wie sie eben kommen wollten, aber doch in geglücktem Reigen, und so stieg das sorglose Genäsel zum tiefblauen Himmel auf, unter dem das feine, leicht vom Winde bewegte Blätterwerk einzeln stehender Birken und Eschen in der Sonne flimmerte. Doch war sein beschauliches und unverantwortlich halbmelodisches Dudeln nicht lange die einzige Stimme der Einsamkeit. Das Summen der Insekten in der sommerheißen Luft über dem Grase, der Sonnenschein selbst, der leichte Wind, das Schwanken der Wipfel, das Glitzern des Blätterwerks, der ganze sanft bewegte Sommerfriede umher, wurde gemischter Klang, der seinem einfältigen Schalmeien eine immer wechselnde und immer überraschende gewählte harmonische Deutung gab. Die symphonische Begleitung trat manchmal zurück und verstummte, aber Hans mit den Bocksbeinen blies fort und lockte mit der naiven Eintönigkeit seines Spiels den ausgesucht kolorierten Klangzauber der Natur wieder hervor. welcher endlich nach einem abermaligen Aussetzen in süßer Selbstübersteigerung durch Hinzutritt immer neuer und höherer Instrumentalstimmen, die rasch nacheinander einfielen, alle verfügbare bis dahin gesparte Fülle gewann, für einen flüchtigen Augenblick, dessen wonnevoll vollkommenes Genügen aber die Ewigkeit in sich trug. Der junge Faun war sehr glücklich auf seiner Sommerwiese. Hier gab es kein rechtfertige dich, keine Verantwortung, kein priesterliches Kriegsgericht über einen, der der Ehre vergaß und abhanden kam. Hier herrschte das Vergessen selbst, der selige Stillstand, die Unschuld der Zeitlosigkeit. Es war die Liederlichkeit mit bestem Gewissen, die wunschbildhafte Apotheose all und jeder Verneinung des abendländischen Aktivitätskommandos, und die davon ausgehende Beschwichtigung machte dem nächtlichen Musikanten die Platte vor vielen wert. Da war eine dritte. Es waren eigentlich wiederum mehrere, zusammengehörig, ineinandergehend, drei oder vier, denn die Tenorarie, die vorkam, nahm alleine eine bis zur Mitte beringte Seite für sich in Anspruch. Wieder war das etwas Französisches aus einer Oper, die Hans Castorp gut kannte, die er wiederholt im Theater gehört und gesehen und auf deren Handlung er einmal sogar gesprächsweise, und zwar in einem sehr entscheidenden Gespräch, eine Anspielung gemacht hatte. Es war im zweiten Akt in der spanischen Schenke, einer geräumigen Spelunke, dielenartig mit Tüchern geschmückt und von defekter maurischer Architektur. Carmens warme, ein wenig raue, aber durch Rassigkeit einnehmende Stimme erklärte, tanzen zu wollen vor dem Sergeanten. Und schon hörte man ihre Kastagnetten klappern. In demselben Augenblick aber erschollen aus einiger Entfernung Trompeten, Clairons, ein wiederholtes militärisches Signal, das dem Kleinen nicht wenig in die Glieder fuhr. »Halt einen Augenblick!« rief er und spitzte die Ohren wie ein Pferd. Und da Carmen warum fragte und was es denn gäbe, »Hörst du nicht«, rief er ganz erstaunt, »dass ihr das nicht eingehe wie ihm. Es seien ja die Trompeten aus der Kaserne, die das Zeichen geben. Zur Heimkehr naht die Frist«, sagte er opernhaft. Aber die Zigeunerin konnte das nicht begreifen und wollte es vor allem auch gar nicht. »Desto besser«, meinte sie halb dumm, halb frech, »da brauchten sie keine Kastagnetten. Der Himmel selbst schicke ihnen Musik zum Tanz.« Und darum lala, lala, lala. Er war außer sich. Qualvolle Lage. Sie verstand nicht. Das Weib, die Zigeunerin, konnte und wollte nicht verstehen. Sie wollte es nicht. Denn ohne jeden Zweifel, in ihrer Wut, ihrem Hohn, war etwas über den Augenblick und das Persönliche hinausgehende, ein Hass, eine Urfeindschaft gegen das Prinzip, das durch diese französischen Clairons oder spanischen Hörner nach dem verliebten kleinen Soldaten rief. Und über das zu triumphieren, ihr höchster, eingeborener, überpersönlicher Ehrgeiz war. Sie besaß ein sehr einfaches Mittel dazu. Sie behauptete, wenn er gehe, so liebe er sie nicht. Und das war genau das, was zu hören José dort drinnen im Kasten nicht ertrug. Er beschwor sie, ihn zu Worte kommen zu lassen. Sie wollte nicht. Da zwang er sie. Es war ein verteufelt ernster Moment. Fatale Klänge lösten sich aus dem Orchester. Ein düster, drohendes Motiv, das sich, wie Hans Castorp wusste, durch die ganze Oper bis zum katastrophalen Ausgang zog und auch die Einleitung zu des kleinen Soldaten Arie bildete, der neuen Platte, die nun einzulegen war. Hier, an dem Herzen, treu geborgen, José sang das wunderschön. Hans Castorp ließ die Scheibe auch einzeln, außer dem vertrauten Zusammenhange, öfters laufen und lauschte stets in achtsamster Sympathie. Es war inhaltlich nicht weit her mit der Arie, aber ihr flehender Gefühlsausdruck war im höchsten Grade rührend. Der Soldat sang von der Blume, die Carmen ihm am Anfang ihrer Bekanntschaft zugeworfen und die im Arrest, wo Rainer um ihretwillen geraten, sein Ein und Alles gewesen sei. Er gestand tief erschüttert, er habe augenblicksweise dem Schicksal geflucht, weil es zugelassen hatte, dass er Carmen je mit Augen gesehen. Aber gleich habe er die Lästerung bitter bereut und auf den Knien zu Gott um ein Wiedersehen gebetet. Da und dies, da war der gleiche hohe Ton, mit dem er unmittelbar vorher sein ach, teures Mädchen begonnen, da, und nun war in der Begleitung aller Instrumentalzauber los, der nur irgend geeignet sein mochte, den Schmerz, die Sehnsucht, die verlorene Zärtlichkeit, die süße Verzweiflung des kleinen Soldaten zu malen. Da hatte sie vor seinen Blicken gestanden, in all ihrem schlechthin verhängnishaften Reiz, so daß er klar und deutlich das eine gefühlt hatte, daß es um ihn getan. Getan mit einem schluchzenden, ganztönigen Vorschlag auf der ersten Silbe, auf immer also um ihn getan sei. Du meine Wonne, mein Entzücken, sang er verzweifelt in einer wiederkehrenden und auch vom Orchester noch einmal auf eigene Hand geklagten Tonfolge, die vom Grundton zwei Stufen aufstieg und sich von dort mit Innigkeit zur tieferen Quinte wandte. Dein ist mein Herz, beteuerte er abgeschmackter, aber allerzärtlichster Weise zum Überfluss, indem er sich eben dieser Figur bediente. Ging dann die Tonleiter bis zur sechsten Stufe durch, um hinzuzufügen, und ewig dir gehör ich an, ließ danach die Stimme um 10 Töne sinken und bekannte erschüttert sein Carmen, ich liebe dich, dessen Ausklang von einem wechselnd harmonisierten Vorhalt schmerzlich verzögert wurde, bevor das Dich mit der vorhergehenden Silbe sich in den Grundakkord ergab. »Ja, ja«, sagte Hans Castorp, schwergemut und dankbar. »Ja, ja«, und ging zu etwas Viertem über, etwas sehr Liebem und Gutem, welches nun freilich gar nichts Französisches mehr war, sondern etwas sogar besonders und exemplarisch Deutsches. Auch nichts Opernhaftes, sondern ein Lied. Eines jener Lieder, Volksgut und Meisterwerk zugleich, und eben durch dieses zugleich seinen besonderen geistig-weltbildlichen Stempel empfangend, wozu die Umschweife, es war Schuberts Lindenbaum, es war nichts anderes als dies Allvertraute am Brunnen vor dem Tore. Ein Tenorist trug es vor zum Klavier, ein Bursche von Takt und Geschmack, der seinen zugleich simplen und gipfelhohen Gegenstand mit vieler Klugheit, musikalischem Feingefühl und rezitatorischer Umsicht zu behandeln wusste. Wir alle wissen, dass das herrliche Lied im Volks- und Kindermunde etwas anders lautet, denn als Kunstgesang, dort wird es meist vereinfacht, nach der Hauptmelodie strophisch durchgesungen, während diese populäre Linie im Original schon bei der zweiten der 8-zeiligen Strophen in Moll variiert, um beim 5. Vers, überaus schön, wieder in Dur einzulenken. Bei den darauf folgenden kalten Winden aber und dem vom Kopfe fliegenden Hute dramatisch aufgelöst wird und sich erst bei den letzten 4 Versen der 3. Strophe wiederfindet, die wiederholt werden, damit die Weise sich aussingen könne. Die eigentlich bezwingende Wendung der Melodie erscheint 3-mal, und zwar in ihrer modulierenden 2. Hälfte, das 3. Mal also bei der Reprise der letzten Halbstrophe, nun bin ich manche Stunde. Diese zauberhafte Wendung, der wir mit Worten nicht zu nahe treten mögen, liegt auf den Satzfragmenten so manches liebe Wort, als riefen sie mir zu, entfernt von jenem Ort. Und die helle und warme, atemkluge und zu einem maßvollen Schluchzen geneigte Stimme des Tenoristen, sang sie jedes Mal mit so viel intelligentem Gefühl für ihre Schönheit, dass sie dem Zuhörer auf ungeahnte Weise ans Herz griff, zumal der Künstler seine Wirkung durch außerordentlich innige Kopftöne bei den Zeilen »Zu ihm mich immerfort, hier findst du deine Ruh« zu steigern wusste. Beim wiederholten letzten Verse aber, diesem »Du fändest Ruhe dort«, sang er das »Fändest« das erste Mal aus voller sehnsüchtiger Brust und erst das 2. Mal wieder als zartestes Flageolett. So viel vom Liede und seinem Vortrag. Wir mögen uns wohl schmeicheln, es sei uns in früheren Fällen gelungen, unseren Zuhörern ein ungefähres Verständnis für die intime Teilnahme einzuflößen, die Hans Castorp den Vorzugsprogrammnummern seiner nächtlichen Konzerte entgegenbrachte. Allein begreiflich zu machen, was dieses letzte, dies Lied, der alte Lindenbaum, ihm bedeutete, das ist nun freilich ein Unternehmen der kitzlichsten Art. Und höchste Behutsamkeit der Intonation ist vonnöten, wenn nicht mehr verdorben als gefördert werden soll. Wir wollen es so stellen. Ein geistiger, das heißt ein bedeutender Gegenstand, ist eben dadurch bedeutend, dass er über sich hinausweist, dass er Ausdruck und Exponent eines geistig Allgemeineren ist, einer ganzen Gefühls- und Gesinnungswelt, welche in ihm ihr mehr oder weniger vollkommenes Sinnbild gefunden hat, wonach sich denn der Grad seiner Bedeutung bemisst. Ferner ist die Liebe zu einem solchen Gegenstand ebenfalls und selbst bedeutend. Sie sagt etwas aus über den, der sie hegt. Sie kennzeichnet sein Verhältnis zu jenem Allgemeinen, jener Welt, die der Gegenstand vertritt und die in ihm, bewusst oder unbewusst, mitgeliebt wird. Will man glauben, dass unser schlichter Held nach so und so vielen Jährchen hermetisch-pädagogischer Steigerung tief genug ins geistige Leben eingetreten war, um sich der Bedeutsamkeit seiner Liebe und ihres Objektes bewusst zu sein? Wir behaupten und erzählen, dass er es war. Das Lied bedeutete ihm viel. Eine ganze Welt, und zwar eine Welt, die er wohl lieben musste, da er sonst in ihr stellvertretendes Gleichnis nicht so vernarrt gewesen wäre. Wir wissen, was wir sagen, wenn wir vielleicht etwas dunklerweise hinzufügen, dass sein Schicksal sich anders gestaltet hätte, wenn sein Gemüt den Reizen der Gefühlssphäre, der allgemein geistigen Haltung, die das Lied auf so innig geheimnisvolle Weise zusammenfasste, nicht im höchsten Grade zugänglich gewesen wäre. Eben dieses Schicksal aber hatte Steigerungen, Abenteuer, Einblicke mit sich gebracht, Regierungsprobleme in ihm aufgeworfen, die ihn zu ahnungsvoller Kritik an dieser Welt, diesem ihrem allerdings absolut bewunderungswürdigen Gleichnis dieser seiner Liebe reif gemacht hatten und danach angetan waren, sie alle drei unter Gewissenszweifel zu stellen. Der müsste nun freilich von Liebesdingen rein gar nichts verstehen, der meinte, durch solche Zweifel geschähe der Liebe Abtrag. Sie bilden im Gegenteil ihre Würze. Sie sind es erst, die der Liebe den Stachel der Leidenschaft verleihen, so dass man schlechthin die Leidenschaft als zweifelnde Liebe bestimmen könnte. Worin bestanden denn aber Hans Castorps Gewissens- und Regierungszweifel an der höheren Erlaubtheit seiner Liebe zu dem bezaubernden Liede und seiner Welt? Welches war diese dahinterstehende Welt, die seiner Gewissensahnung zufolge eine Welt verbotener Liebe sein sollte? Es war der Tod. Aber das war ja erklärter Wahnsinn, ein so wunderherrliches Lied, reines Meisterwerk, geboren aus letzten und heiligsten Tiefen des Volksgemüts, ein höchster Besitz, das Urbild des Innigen, die Liebenswürdigkeit selbst, welch hässliche Verunglimpfung. Ei, ja, ja, ja, das war recht schön, so musste wohl jeder Redliche sprechen. Und dennoch stand hinter diesem holden Produkte der Tod. Es unterhielt Beziehungen zu ihm, die man lieben mochte, aber nicht ohne sich von einer bestimmten Unerlaubtheit solcher Liebe ahnungsvoll regierungsweise Rechenschaft zu geben. Es mochte seinem eigenen ursprünglichen Wesen nach nicht Sympathie mit dem Tode, sondern etwas sehr volkstümlich Lebensvolles sein. Aber die geistige Sympathie damit war Sympathie mit dem Tode. Lautere Frömmigkeit, das Sinnige selbst an ihrem Anfang, das sollte auch nicht aufs Leiseste bestritten werden. Aber in ihrer Folge lagen Ergebnisse der Finsternis. Was redete er sich da ein? Er hätte es sich von euch nicht ausreden lassen. Ergebnisse der Finsternis, finstere Ergebnisse, Folterknechtssinn und Menschenfeindlichkeit und Lust statt Liebe. Als Ergebnis treublickender Frömmigkeit. Wahrhaftig, der Literat Settembrini war nicht eben der Mann seines unbedingten Vertrauens, aber er erinnerte sich einiger Belehrung, die der klare Mentor ihm einst vor Zeiten am Anfang seiner hermetischen Laufbahn über Rückneigung, die geistige Rückneigung in gewisse Welten hatte zuteilwerden lassen. Und er fand es ratsam, diese Unterweisung mit Vorsicht auf seinen Gegenstand zu beziehen. Herr Settembrini hatte das Phänomen jener Rückneigung als Krankheit bezeichnet. Das Weltbild selbst, die Geistesepoche, der die Rückneigung galt, mochte seinem pädagogischen Sinn wohl als krankhaft erscheinen. Wie denn nun aber? Hans Castorps holdes Heimwehlied, die Gemütssphäre, der es angehörte, und die Liebesneigung zu dieser Sphäre sollten krank sein? Mitnichten, sie waren das gemütlich Gesundeste auf der Welt. Allein das war eine Frucht, die frisch und prangend gesund diesen Augenblick oder eben noch außerordentlich zu Zersetzung und Fäulnis neigte und reinste Labung des Gemütes, wenn sie im rechten Augenblicke genossen wurde, vom nächsten unrechten Augenblicke an Fäulnis und Verderben in der genießenden Menschheit verbreitete. Es war eine Lebensfrucht, vom Tode gezeugt und todesträchtig. Es war ein Wunder der Seele, das höchste vielleicht, vor dem Angesicht gewissenloser Schönheit und gesegnet von ihr. Jedoch mit Misstrauen betrachtet, aus triftigen Gründen, vom Auge verantwortlich regierender Lebensfreundschaft, der Liebe zum Organischen und Gegenstand der Selbstüberwindung nach letztgültigem Gewissensspruch, ja, Selbstüberwindung. Das mochte wohl das Wesen der Überwindung dieser Liebe sein, dieses Seelenzaubers mit finsteren Konsequenzen. Hans Castorps Gedanken oder ahndevolle Halbgedanken gingen hoch, während er in Nacht und Einsamkeit vor seinem gestutzten Musiksarge saß. Sie gingen höher, als sein Verstand reichte. Es waren alchemistisch gesteigerte Gedanken. Oh, er war mächtig, der Seelenzauber. Wir alle waren seine Söhne. Und Mächtiges konnten wir ausrichten auf Erden, indem wir ihm dienten. Man brauchte nicht mehr Genie, nur viel mehr Talent als der Autor des Lindenbaumliedes, um als Seelenzauberkünstler dem Liede Riesenmaße zu geben und die Welt damit zu unterwerfen. Man mochte wahrscheinlich sogar Reiche darauf gründen, irdisch allzu irdische Reiche, sehr derb und fortschrittsfroh und eigentlich gar nicht heimwehkrank, in welchen das Lied zur elektrischen Grammophonmusik verdarb. Aber sein bester Sohn mochte doch derjenige sein, der in seiner Überwindung sein Leben verzehrte und starb auf den Lippen das neue Wort der Liebe, das er noch nicht zu sprechen wusste. Es war so wert, dafür zu sterben, das Zauberlied. Aber wer dafür starb, der starb schon eigentlich nicht mehr dafür und war ein Held nur, weil er im Grunde schon für das Neue starb. Das neue Wort der Liebe und der Zukunft in seinem Herzen. Das also waren Hans Castorps Vorzugsplatten.